Für Eilige wird es am Ende dieses etwas längeren Textes eine Zusammenfassung geben. Nahteufelerfahrung. In der Nürnberger Innenstadt gibt es ein kleines Café namens Treppenhaus Lounge. Es wird betrieben vom CVJM, das ist der christliche Verein junger Menschen, der deutsche Ableger der, wir kennen sie von den Village People, YMCA, der Young Men's Christian Association. Die Belegschaft der Treppenhaus Lounge wechselt häufig, immer aber besteht sie aus Jugendlichen und jung erwachsenen ChristInnen von überall auf der Welt, die in ihrem jeweiligen Herkunftsland Mitglied des dortigen YMCA-Ablegers sind. Gelegentlich bin ich vormittags Gast in diesem Café, um vor der Schreib- und Lektürearbeit in einer nahegelegenen Bibliothek ein Frühstück einzunehmen. Es ist ein irgendwie subventioniertes Café und kann deswegen mit marktunüblich günstigen Preisen aufwarten. Das weiß aber kaum jemand, weswegen es dort meist angenehm oder vielmehr unangenehm leer ist. Folgende Beobachtung mache ich bei diesen Besuchen immer wieder. Oft, wenn ich die Treppenhaus-Lounge am Kornmarkt betrete und, noch bevor ich mir einen Tisch ausgucke und belege, am Tresen meine Bestellung aufgebe, machen die MitarbeiterInnen so einen seltsamen Eindruck. So, als würde ihnen plötzlich eiskalt ums Heil. Als umklammerten sie bei meinem Eintreten geschwind einen Rosenkranz in ihrer Hosentasche so fest, dass die Fingerknöchel weiß hervortreten. Ja, als zögen sie augenblicklich einen Bußgürtel fester, auf dass er seine Stacheln noch tiefer ins Oberschenkelfleisch treibe. Sie verhärten, verhornen dann in spürbar, dennoch verhalten bannendem Ausdruck, als fürchteten sie in meiner Gegenwart die Anwesenheit des Leibhaftigen. Sie scheinen, als glaubten sie ihn fast zu spüren, den großen Verwandler, den Verführer, das große Tier, das alle ins Dunkel zu locken trachtet, zu spüren als eisigen Hauch, der ihnen vom Nacken aus beckenwärts schießt. Während sie den Kaffee zubereiten, das Gebäck auf den Teller heben und dann kassieren, scheinen sie, als sagten sie innerlich hastig Ave Marias auf, und zwar auf Latein. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Angekommen beim Amen, wieder begonnen beim Ave und so in einem Fort. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, und so weiter. Äußerlich ist ihnen das fast nicht anzumerken, aber ihre Augen wandern kaum merklich unruhig hin und her, so als läsen sie die Zeilen des Gebets vom Blatt. Verlasse ich das Café wieder, ohne dass jemand hinabgerissen wurde ins Fegefeuer, wirken sie sogleich erleichtert. Die Erleichterung entspringt dem Glauben, erfolgreich einer Prüfung widerstanden zu haben. Der mit meinem Eintreten heraufgezogene Schatten verschwindet, die plötzlich die Sonne verdunkelnden Unwetterwolken lichten sich. Das Licht des Herrn bricht wieder in den Laden. Die Nahteufelerfahrung ist überstanden und die verstummten Vögel singen wieder ihr fröhlich Lied. Hier gibt's jetzt überhaupt keine Zusammenfassung. Das wäre ja, als schöbe man einen ganzen Leberkäse in den Backofen, büke ihn, schnitte ihn in Scheiben, äße dann aber nur die beiden Endstücke und würfe den Rest unverdaut in den Mülleimer. Wir sind ja schließlich nicht bei Spiegel Online oder einem von seinen Epigonen. Mahlzeit.